Der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju besuchte das Vereinigte Jugendchemiewerk Namhung. Beim Rundgang durch die Fabrik erkundigte er sich nach dem Verlauf der Produktion der Düngemittel im Düngungsjahr und berief eine Besprechung ein. Und er besichtigte die Stahlabteilung und die Abteilung für gezogenes Stahlrohr vom Vereinigten Stahlwerk Zollima und die Drehöfen des Eisenhüttenwerkes Posan und organisierte die Arbeiten für die Verstärkung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Metallindustrie und für die Erhöhung der Stahlproduktion.